Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Ali und ich halte heute den Vortrag über Johannes Agnolis Buch Die subversive Theorie. Freue mich, dass ihr da seid. Und genau, will mich als erstes mal bedanken bei den Leuten, die mir heute geholfen haben und auch beim Pögelhaus, dass der Vortrag heute hier stattfinden kann. Und wie ihr seht, auch bei der Fachschaft Soziologie, die die ganze Vortragsreihe unterstützt. Genau, Vortragsreihe, damit will ich direkt einsteigen. Vielleicht habt ihr die Flyer gesehen, die hier hinten liegen. Und zwar mache ich gerade eine komplette Reihe zu Agnoli. Und das sind insgesamt 4 Vorträge. Und ich habe mir überlegt, ich will gleich zum Anfang einfach erzählen, was ich da mache, weil ich dann zum einen für mich selber Werbung machen kann und für die kommenden Vorträge, aber damit auch so ein bisschen Einblick geben kann, warum ich Agnoli eben spannend finde und was er eben so theoretisch gemacht hat. Und dann werde ich eben zur subversiven Theorie genauer kommen. Genau, die Vortragsreihe hat im Oktober schon angefangen und da habe ich einen Vortrag zu 1968 gemacht. Also Agnoli war selber Protagonist dieser Zeit, das heißt, er hat die Proteste damals tatsächlich mitorganisiert und mitbegleitet und war eine ziemlich wichtige Figur 68 und danach auch. Er hat nämlich von 1972 bis 1990 an der FU Berlin gelehrt als Professor und hat damit auch maßgeblich so die Linke und die Neue Linke gerade beeinflusst. In dem Buch beschäftigt er sich dann mit Fragen der Organisation und vor allem eben der außerparlamentarischen Opposition, bespricht aber auch so die beginnende Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die so in den 60ern und vor allem in den 70er Jahren eingesetzt hat. Genau, der zweite Vortrag eben heute zur subversiven Theorie. Dazu werde ich natürlich gleich ein bisschen mehr sagen. So grob geht es eben um politische Theorie und um Fragen der Organisation auch. Der dritte Vortrag wird dann Staat des Kapitals sein. Das ist am 11.12. Im Coney Island. Und im Staat des Kapitals geht es grundlegend um Agnolis Staatskritik. Und ich finde das deswegen ziemlich spannend, weil ich der Meinung bin, dass es in der Linken ziemlich viel, also oft Ablehnung des Staates gibt, aber relativ wenig fundierte Kritik. Also auch theoretische Schriften sind relativ wenig. Und da finde ich es ziemlich spannend, dass Agnoli sich damit auseinandersetzt und vor allem auch die Art und Weise, die er da seine Kritik formuliert. Denn es geht ihm eben nicht nur darum, Institutionen oder die Regierung oder Repressionen anzusprechen, sondern es geht ihm darum zu sagen, dass der Staat auch ein Verhältnis zwischen den Menschen ist. Das heißt, das, was den Staat ausmacht, ist das, was die Menschen tagtäglich reproduzieren und hat somit einen ganz spezifischen Ausdruck, was eigentlich Staat und was Politik ist. Genau, nächsten Monat ein bisschen mehr dazu. Und im Januar wird es dann noch einen Vortrag zu seinem Buch Faschismus ohne Revision geben. Darin setzt er sich mit dem italienischen Faschismus auseinander, vor allem mit dem sogenannten Kooperativismus. Das war das ökonomische System in der Zeit des italienischen Faschismus, zieht aber auch Vergleiche eben zum deutschen Nationalsozialismus. Und anschließend an seine Theorie hat sich der Begriff des Postfaschismus entwickelt, das heißt Strukturen und Elemente, die sozusagen in den nachfaschistischen Staaten weiter existieren und wo deswegen auch Faschismus ohne Revision. Genau, das sind eben so die Punkte, die ich an dem spannend finde, dass sich eben mit konkreten Protesten und Protestformen auseinandergesetzt hat, seine Staatskritik, aber eben auch seine Faschismusanalyse. Das heißt eben auch alles Themen, die ich denke, die heute noch wichtig für eine linke Politik sind. Und eben Agnoli leider relativ vergessen wurde, aber deswegen mache ich eben diese Vortragsreihe, damit er wieder etwas bekannter wird. Genau. Das zum Rahmen und so als Einladung auch für die nächsten Vorträge eben im Dezember und im Januar. Und damit will ich jetzt eben auch einleiten zur subversiven Theorie und zum Thema des heutigen Abends kommen. Genau, dieses Buch, die subversive Theorie, ist ursprünglich eigentlich als Vorlesung entstanden, die Johannes Agnoli eigentlich als Abschluss gehalten hat, also 1989-90 an der FU Berlin. Und das war eben seine letzte Vorlesung, bevor er emeritiert ist. Und am Ende des Semesters ist dann ein Student zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, dass er die Vorlesung heimlich aufgezeichnet hat und schon angefangen hat, sie zu transkribieren. Zum Glück, weil es relativ wenig Schriften von Agnoli gibt. Und dann wurden ein paar Jahre später eben dieses Buch rausgegeben und das Ganze eben verschriftlicht und verlegt. So. Und was Agnoli da eigentlich macht, ist eine Ideengeschichte. Das ist relativ klassisch in der Politikwissenschaft, dass man sich zum Beispiel Demokratietheorien anguckt und dann eben über die Geschichte hinweg ansieht, wie hat sich das entwickelt, was gab es da für Ideen. Also genau, und genau dasselbe macht Agnoli eben mit dem Begriff der Subversion oder der subversiven Theorie. Er fängt eben in der Antike an und geht dann bis zur Französischen Revolution und betrachtet eben Theoretiker und Theoretikerinnen, die seiner Ansicht subversiv geschrieben oder gehandelt haben. Er nennt die subversive Theorie auch die vergessene Linie, weil es ihm darum geht, dass er sagt, es hat in der Geschichte immer Herrschaft gegeben und immer Unterdrückung, aber es gab eben immer auch Aufbegehren gegen die bestehende Ordnung und es gab eben immer Widerstand. Nur dieses Aufbegehren und dieser Widerstand ist oft vergessen worden. Und ich selber habe auch Politikwissenschaft studiert und finde es ziemlich interessant, was für Personen er da anspricht, weil von den meisten, die da eben beschrieben werden, habe ich in meinem Studium nie was gehört, weil es eben Leute waren, die eben sehr widerständig gehandelt haben und tatsächlich die Ordnung hinterfragt haben, in der sie gelebt haben. Genau, wenn ich sage, dass das Buch in der Antike anfängt und bis zur Französischen Revolution geht, dann ist natürlich klar, dass zentral in dem Buch das Mittelalter ist, weil es eben grob vom 5. Jahrhundert bis zu 1500 diese Zeitspanne abdeckt. Und damit ist zentral vor allem das Thema des Widerstands gegen die Kirche, weil die Kirche eben im Mittelalter die Herrschaftsinstanz war und die zentrale Machtinstanz. Und deswegen beschreibt er eben sehr viele Leute, die gegen diese offizielle Kirchenlehre angeschrieben oder eben auch gehandelt haben. Das heißt, es wird jetzt in dem Vortrag nicht um die großen Revolutionäre und Revolutionärinnen gehen, sondern es wird eben um Menschen gehen, die sich gegen die Ordnung gestellt haben. Nun eben die Frage, warum überhaupt die subversive Theorie und warum das irgendwie wichtig ist. Und eine Frage, die ich mir stelle und ich glaube auch viele Leute, die ich kenne in der Linken, ist, wie es eben möglich ist in nicht revolutionären Zeiten, also wo sozusagen die Revolution nicht direkt vor der Türe steht, trotzdem widerständig zu bleiben und tätig zu bleiben und eben was gegen die Verhältnisse zu machen. Und genau da beschreibt Agnoli eben die subversive Theorie oder die Subversion als vormenschliche Emanzipation in finsteren, also in repressiven Zeiten. Also genau dieselbe Frage hat sich Agnoli auch gestellt. Es geht ihm also darum, sich kritisch mit der Welt auseinanderzusetzen und Bedingungen für eine Umgestaltung der Gesellschaft zu benennen. Und vor allem geht es eben um ein Aufbegehren gegen eine als gut geglaubte Ordnung. Also dieses als gut geglaubt ist ziemlich zentral. Also in einer Gesellschaft oder in einer Welt, in der die Menschen denken, dass sie eigentlich so in der besten aller Systeme oder in der besten aller Welten leben, zu sagen, nee, es gibt in dieser Gesellschaft Probleme und es gibt eben bessere Systeme oder bessere Möglichkeiten. Das Schwierige jetzt für mich bei dem Vortrag war natürlich, dass es so eine Ideengeschichte ist und er da vor allem Leute vorstellt, die in der Vergangenheit gehandelt haben. Und ich natürlich da nicht einfach nur eine Geschichte erzählen wollte und die verschiedenen Leute sozusagen nacherzählen oder das Buch einfach nacherzählen, sondern ein bisschen tiefer gehen wollte. Agnoli gibt allerdings keine direkte Definition von subversiver Theorie, sondern er macht es eben an diesen Theorien und an diesen Leuten fest und entwickelt sozusagen diesen Begriff am Gegenstand und in dem, dass er sich mit der Geschichte beschäftigt. Aber um jetzt diesen Vortrag natürlich zu halten, muss ich irgendwie eine gewisse Definition von Subversion geben und deswegen ist das erstmal, dass die subversive Theorie will das Alte abschaffen, aber um Neues zu schaffen, beziehungsweise um Innovation zu schaffen. Und mit dieser Definition werde ich erstmal arbeiten. Worum es mir aber dann geht, ist eben so eine Annäherung. Das heißt, ich werde jetzt drei Themen ansprechen in dem Vortrag und damit versuchen, so ein bisschen mich anzunähern und ein bisschen klarer zu machen, was diese subversive Theorie eigentlich bedeutet. Genau, und das erste Thema wird die Vorbereitung auf die Revolution sein. Das zweite ist subversive Theorie in Theorie und Praxis. Und das dritte ist die Negation des Bestehenden. Und das sind eben drei Themen, die sich durch das ganze Buch durchziehen und zentral sind. Und das sind eben auch Themen meiner Meinung nach, die für heute interessant sind. Also das erste, diese Vorbereitung auf die Revolution hin. Deswegen interessant, weil ich denke, die Beschäftigung mit Revolution und eine grundlegende Transformation der Gesellschaft wird immer eine Frage der Linken sein müssen, wenn sie die Kritik an diesen Verhältnissen wirklich ernst nimmt und wenn es wirklich darum geht, eine Gesellschaft der Freien und Gleichen irgendwie zu gestalten. Theoretische und praktische Subversion, meiner Meinung nach deswegen interessant, weil es eben darum geht, wie wir die Welt, in der wir leben, eigentlich analysieren und wie wir handeln können in der Welt, in der wir leben. Und deswegen das als zweiten Punkt. Und Negation des Bestehenden als letzten Punkt geht es darum, dass ich genau wissen muss, was mich eigentlich an dieser Welt stört und wo die Probleme liegen, um das auch abschaffen zu können. Und der Negation geht es eben nicht um konstruktives Mitmachen, sondern um die Destruktion, um die Überwindung der bestehenden Gesellschaft und des Zustandes, in der wir leben, und die Realisierung der Freiheit für alle. Genau, da werde ich dann am Schluss auf den Punkt besonders nochmal eingehen. Ich habe jetzt noch nicht so viel zu Agnoli selber gesagt, aber das liegt auch daran, dass ich genau nicht jeden Vortrag damit anfangen möchte, erstmal so einen biografischen Abriss zu machen. Stattdessen werde ich ein kurzes Zitat oder ein kurzes Interview, das Joachim Bruhn mit Johannes Agnoli geführt hat, vorlesen und wo er sehr sympathisch rüberkommt und wo man auch so einen ersten Eindruck kriegt, wer er so war und was, wie er so gedacht hat. Joachim Bruhn steigt in dem Interview ein und sagt: Danke, ich wollte wieder auf die Ironie zu sprechen kommen. Du bist ein sehr auf das aphoristisch gehender Denker. Und man wundert sich, dass du je deine Kraft für anderes verausgabt hast als für Zwischenrufe. Das macht den Charme deiner Agitation aus. Zwar würdest du deinen Marxismus nicht für eine gelungene Pointe verkaufen, aber für ein halbes Dutzend. Aber die Kehrseite ist, dass du auch kein systematischer Denker bist. Nicht in dem Sinne, dass du unter Systemzwang leiden solltest, sondern in dem, dass du es leider versäumt hast, die Arbeit, die du dir gemacht hast, in einen übergreifenden Zusammenhang zu bringen. Ein Mensch wie Roman Herzog hat eine allgemeine Staatslehre geschrieben, aber du leider keine allgemeine Staatskritik. Johannes Agnoli erwidert darauf: Ja, wenn ich das sympathisch ausdrücken möchte, dann sage ich, ich bin ein Freund der kleinen Form. Wenn ich es böse sage, dann liegt es an meiner Weigerung zur kontinuierlichen Arbeit. Joachim Bruhn dann darauf: Du meinst, du hast dich mit deinem privaten Kampf gegen die Arbeit, mit deinem persönlichen Recht auf Faulheit um einen Teil deiner Wirkung gebracht? Und an Joli: Richtig. Es ist bekannt, dass ich mit meiner Faulheit kokettiere. Aber andererseits bin ich ein fanatischer Leser. Und da gerade liegt mein Fehler, wenn man überhaupt von Fehler sprechen kann. Lesen kostet Zeit, während Habermas schreibt. Aber du hast recht, ein System. Aber du hast recht, ein Systematiker bin ich nicht. Dass immer das Bedürfnis vorhanden war, ich möge einer sein, merkst du daran, wie zäh sich die Legende hält. Ich sehe es an einer Summe zur Kritik der Politik. Genau, also man merkt schon, war ein ziemlich sympathischer Professor. Gerade am Anfang dieses Ironie ist ein ganz wichtiges Thema für ihn gewesen, dass man eben auch ironisch schreiben muss oder auch mit Ironie eine wichtige Form der Theorie ist. Und ich finde es natürlich interessant, dass er sagt, er ist ein Freund der kleinen Form und ihm ist sein Recht auf Faulheit wichtig. Zentral inhaltlich aber bei dem Zitat ist auch, dass er eben sagt, er ist kein systematischer Denker. Und das merkt man auch in dem Buch. Er liebt eben dieses Exempel und macht ganz viel an Beispielen fest und das macht es total spannend, das Buch zu lesen. Aber dann sozusagen eine systematische Definition von Subversion oder subversive Theorie zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Und genau das wollte ich dann aber in dem Vortrag machen. Und das aber eben auch als Einladung, das Buch eben zu lesen und eher das, was ich heute eben ausführen werde, so als Grundlage zu nehmen, dass wenn ihr mal euch dieses Buch nehmt und da reinlest oder genau euch die Vorlesungen anguckt, sozusagen so ein Bild habt, was der größere Rahmen ist und warum Agnoli das eigentlich macht. Genau, und damit möchte ich jetzt zum Hauptteil kommen. Ich hatte ja diese drei Punkte gesagt und der erste davon ist eben die Vorbereitung auf die Revolution hin. Vorbereitung auf die Revolution hin bedeutet für Agnoli, zum einen Herrschaft in Frage zu stellen und auf der anderen Seite Bedingungen der Transformation zu benennen. Ich hatte am Anfang gesagt, subversive Theorie bedeutet, das Alte abschaffen, um Neues zu schaffen. Und das Alte, auf dem das System beruht, ist eben die Herrschaft. Und deswegen die Herrschaft in Frage stellen und versuche, die zu überwinden. Und auf der anderen Seite eben Neues zu schaffen. Und genau das ist eben die Transformation, also sozusagen eine Veränderung der Gesellschaft. Nun könnte man natürlich fragen, warum irgendwie Vorbereitung auf die Revolution und nicht die Revolution selber oder Revolutionstheorien oder eben die Revolution einfach machen. Und hier ist Agnoli auf jeden Fall ambivalent. Also er sagt auf der einen Seite natürlich, es geht nicht um eine Suspendierung der Revolution, also zu sagen, Revolution ist heute irgendwie nicht machbar und nicht möglich, weil sie einfach notwendig ist. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen ausgebeutet und unterdrückt werden, bleibt es einfach immer notwendig, an der revolutionären Umgestaltung festzuhalten. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon am Anfang gesagt habe, steht die Revolution nicht gerade vor der Türe. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen einfach auf die Straße gehen können und grundlegend diese Verhältnisse und dieses System verändern können, sondern wir stecken eher in der Zeit fest, in der es darum geht, eben sich rückzubesinnen und die Revolution vorzubereiten und zu überlegen, was braucht es eigentlich, damit man eben zu einer grundlegenden Umgestaltung kommt. Und dafür dann eben die subversive Theorie. Agnoli macht das an einer Stelle eben auch historisch fest. Ich hatte ja gesagt, das Buch endet mit der Französischen Revolution. Und es endet deswegen mit der Französischen Revolution, weil von 1789 bis dann zur Russischen Revolution 1917 tatsächlich viele Revolutionen stattgefunden haben. Das heißt, tatsächlich Umstürze gegeben hat, bei denen die Herrschenden davon gejagt wurden, das System grundlegend verändert wurde, umgeworfen wurde. Davor gab es Versuche, aber die sind meistens gescheitert. Die haben Veränderungen vorangebracht, aber sie haben eben nicht die große Veränderung vorangebracht. Und ab 1917 wieder dieselbe Situation. Ab 1917 sind sozusagen die wirklichen großen Revolutionen ausgeblieben. Die Systeme sind relativ stabil geworden wieder. Und es hat auch natürlich viele Versuche gegeben, aber sozusagen dieses Jahrhundert der Revolution war mit der Russischen Revolution eigentlich vorbei. Genau, deswegen überhaupt die Beschäftigung mit dieser Vorbereitung. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass es einmal um die Infragestellung der Herrschaft geht. Denn Subversion will eben nicht Veränderungen im Bestehenden erwirken, sondern will eben das Alte, Vorgefundene abschaffen, um eben Neues zu schaffen, wie Agnoli sagt, gekoppelt mit Innovation. Das heißt, es geht darum, sich radikal und ohne Kompromiss gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Zerstörung zu stellen und eben das Falsche abzuschaffen, das nicht, das nicht die Entfaltung, der freien Entfaltung aller Raum bietet. Agnoli macht das auch an dem Vergleich zum Italienischen deutlich. Und zwar gibt es im Italienischen den Begriff der Eversion, den gibt es im Deutschen leider nicht. Und die Eversion im Italienischen ist dasjenige, was das Alte einfach zerstören will. Das heißt relativ nihilistisch, das, was eben Ausbeutung und Unterdrückung verursacht, abzuschaffen und zerstören. Während aber diese Subversion im Italienischen bedeutet, dass man mit den Kräften des Umschwungs das Alte eben abschafft, aber eben um Neues zu schaffen. Und genau mit diesen Leuten beschäftigt er sich im Buch. Allerdings sind das meistens keine großen Organisationen oder großen Bewegungen, sondern die Leute, die er beschreibt, sind oft Einzelpersonen oder eben radikale Flügel, die was ausgelöst haben in der Gesellschaft. Und dann habe ich gesagt, gekoppelt mit Innovation und eben Neues schaffen. Und das ist relativ schwierig, weil Agnoli da nichts Deutliches dazu schreibt. Ich würde das in zwei Richtungen interpretieren. Und zwar, einmal geht es ihm dabei um so eine gesellschaftliche Organisierung und um die Produktion, dass eben die Entscheidung von denjenigen getroffen wird, um die es geht. Ich glaube, das kennen wir auch aus aktuellen Debatten, dass eben nicht von oben herab entschieden wird, sondern die Leute, die es betrifft, mitentscheiden können. Auf der anderen Seite bedeutet Innovation, dass es eben keinen Sinn macht, das Alte zu verteidigen, weil das Alte Vorgefundene eben nicht die Freiheit aller bedeutet hat und die freie Entfaltung aller, sondern weil das Alte, was wir vorgefunden hat, eben zur Unterdrückung beigetragen hat. Also, dass ein Bewusstsein dafür entsteht und vorhanden ist, dass mit den Kategorien der Herrschaft, in der wir momentan leben, keine neue Welt zu machen ist. Dass es eben was grundlegend Neues braucht. Genau, das einmal auf der einen Seite zur Herrschaft, auf der anderen Seite eben dann auch konkret Bedingungen und Transformationen zu benennen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen, die Agnoli hier beschreibt, die Theoretiker und Theoretikerinnen, die eben Herrschaft in Frage gestellt haben, tatsächlich Punkte benannt haben, die problematisch in unserer Gesellschaft sind und eben auf Unterdrückung und Ausbeutung angespielt haben und diese kritisiert haben, dann haben sie ja damit gleichzeitig auch die Punkte benannt, die verändert werden müssen. Das heißt, sie sagen, haben damit aufgezeigt, wo eigentlich die Ungerechtigkeit besteht und was verändert werden muss, damit wir zu einer anderen Gesellschaft kommen. Und das relativ konkret, was ziemlich interessant ist. Also eben, wie gesagt, schon im Mittelalter, was ja auch oft als dunkles Zeitalter beschrieben wird, sehr, sehr interessante Experimente, die da stattgefunden haben, und die eben sehr konkret auch Ziele benannt haben. Eine Sache, die sozusagen wirklich über die komplette Geschichte hinweg die Leute miteinander verbindet, ist, dass sie immer Eigentum in Frage gestellt haben und gesagt haben, dass Eigentum abgeschafft werden muss, weil es eben zur Ausbeutung der Menschen beiträgt. Aber ein anderes Thema, was auch schon sehr, sehr früh angesprochen wurde und wo auch schon aus der Antike Beispiele gegeben werden, ist die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter. Das sind zum Beispiel zwei Themen, die sich wirklich durch das ganze Buch durchziehen und für mich an sehr vielen Punkten eben interessant waren und mich überrascht haben, dass eben in Zeiten des Mittelalters und der frühen Neuzeit sehr konkrete Experimente in die Richtung gemacht wurden oder auch sehr konkrete Theorien aufgestellt wurden. Das heißt insgesamt Herrschaft und Transformation, Herrschaft in Frage zu stellen und Möglichkeiten der Transformation zu benennen, sind also Grundbedingungen und Vorbedingungen für eine revolutionäre Umgestaltung. Also konkret zu benennen, wogegen sich eine emanzipatorische Bewegung zu wenden hätte, wenn sie die Übel der Gesellschaft abschaffen wollte. Und im besten Fall eben gekoppelt mit einer Idee und einer Perspektive, wie eine andere gesellschaftliche Organisation stattfinden könnte oder denkbar wäre. Da ich davon ausgegangen bin, dass spätestens am Ende des Vortrags die Frage aufkommen wird, was sozusagen diese subversive Theorie für heute irgendwie ausmacht und warum das für heute spannend ist, will ich das direkt auch vorwegnehmen, weil es eben auch hier an der Stelle ganz gut passt. Ich musste das natürlich auch wieder rekonstruieren, weil es wenig Punkte gibt, wo Agnoli eben selber sagt, hier, Subversion oder subversive Theorie für heute ist deswegen spannend, aber ich habe so einige Stellen gefunden. Es gibt einmal ein sehr interessantes Interview mit ihm von 2001, das findet man auch online unter das negative Potenzial. Und da stellt Agnoli eben die Frage auf, bin ich selber emanzipiert? Und wo kann ich im Alltag Veränderungen voranbringen? Also sozusagen die Subversion oder die subversive Theorie im Alltag, nicht nur abstrakt, theoretisch, sondern wirklich so im Alltäglichen. Gleichzeitig spricht er da aber direkt auch im selben Zug ein Problem an, und zwar, dass wir eben alle Konsumenten und Konsumentinnen sind und durch diesen Konsum tagtäglich das System reproduzieren, das uns eigentlich unterdrückt. Zeigt also auf, dass wir zwar im Alltag ansetzen müssen, aber genau in diesem Alltag auch ziemlich schwierig da rauskommen aus diesem Problem der Unterdrückung. Ein zweiten Punkt, wo diese Subversion für Agnoli spannend wird oder wo ich was meiner Meinung nach dazu gefunden habe, ist eben in seinem Buch zu 1968. Hier beschäftigt er sich nämlich sehr ausführlich mit dem Experiment, weil er meint, 1968 sind eben viele Experimente aufgekommen, und eben der Versuch, sich politisch zu organisieren und auch eben in der Gegenwart Veränderungen zu erwirken. Das heißt, die Emanzipation nicht auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, sondern heute schon sich damit auseinanderzusetzen. Und genau das findet eben in diesen Experimenten statt. Das heißt eigentlich das, was wir heute so unter Selbstorganisierung verstehen. Hier aber auch gleichzeitig im selben Zug eben das Problem, wo eigentlich ansetzen und welche Experimente eigentlich gerade notwendig sind und wo hier eigentlich Alternativen geschaffen werden können. Gleichzeitig auch meiner Meinung nach das Problem bei diesen Experimenten, dass sie eben immer Alternativen zur Regel darstellen und dass man damit klar ist, okay, man setzt sich immer gegen etwas zur Wehr und da steckt eben nicht unbedingt dieses, was ich gerade meinte, mit was Neues schaffen, sondern es ist ja, es ist relativ reaktiv. Und das ist auch der dritte Punkt, wo meiner Meinung nach die subversive Theorie ansetzen könnte oder wo wir heute daran anschließen könnten. Und zwar wird mittlerweile schon seit über 15 Jahren von einem Conservative Backlash gesprochen. Ich würde das auch unterschreiben, dass wir gerade in einer Zeit stehen, nicht wie 68 zum Beispiel, wo sich eine neue Linke entwickelt und viel Neues passiert, sondern wo wir eher versuchen, schon bereits errungene Fortschritte zu verteidigen. Das heißt, Politik oft sehr reaktiv ist und genau da könnte eben subversive Theorie helfen, wieder aktiv zu werden und eigene Akzente zu setzen. Eben durch den Punkt, dass sie grundlegend Neues schaffen will und nicht eben nur von dem Bestehenden ausgeht. Genau, wir können da am Ende des Vortrags gerne nochmal drüber diskutieren und gucken, was uns dann noch genauer einfällt oder wo subversive Theorie heute sozusagen ansetzen könnte. Genau, das war jetzt so der erste Versuch einer Annäherung, was subversive Theorie bedeutet, eben die Vorbereitung auf die Revolution hin, was vor allem bedeutet, Herrschaft in Frage zu stellen und Bedingungen für eine Transformation und eine Veränderung der Gesellschaft zu benennen. Der zweite Punkt ist subversive Theorie in Theorie und Praxis. Auch hier, Agnoli schreibt nichts Konkretes zu Theorie und Praxis oder zu dem Theorie- und Praxisproblem, was ein großes philosophisches Thema ist. Ihm ist aber das Problem bewusst. Das habe ich eben auch in diesem Interview mit Joachim Bruhn, spricht er das an, führt es aber leider nicht weiter aus. Deswegen will ich eben auch auf das dahinterstehende Problem von Theorie und Praxis kommen. Was aber klar ist, ist, dass er sich auch in dem Buch damit auseinandersetzt. Er sagt auch an einer Stelle, dass es nicht nur Theoretiker und Theoretikerinnen waren, sondern dass es auch Leute gab, die die Subversion in die Praxis umgesetzt haben. Genau. Und das eben auf zwei Ebenen. Einmal gab es eben Menschen, die Schriften verfasst haben, die dann Leute dazu animiert haben, praktisch tätig zu werden. Ein Beispiel dafür in dem Buch ist die Theorie des Königmordes. Das war eine Theorie, die quasi besagt hat, dass wenn ein Herrscher oder ein König eben ungerecht handelt und Menschen unterdrückt, dann ist es eben legitim, diesen Herrscher auch abzusetzen oder den König eben abzusetzen, eben unter der Theorie des Königmordes. Das heißt, hier gab es eben theoretische Schriften, die dazu geführt haben, dass Menschen dann praktisch tätig wurden, was tatsächlich passiert ist und das, wie Agnoli sagt, dazu beigetragen hat, dass einige Köpfe rollen mussten. Aber es gibt eben auch Beispiele, und da will ich auf eins genauer eingehen, wo Menschen eben nicht auf Grundlage von einer Theorie tätig geworden sind, sondern wirklich aufgrund der Umstände, in denen sie drin waren, praktisch agiert haben. Und da gibt es eben das Beispiel der Diggers. Das sind englische Ackerknechte im 17. Jahrhundert gewesen. Und ich will hier kurz so einen Exkurs zu den Diggers machen, um so ein bisschen Eindruck zu geben, wie dieses Buch eigentlich aufgebaut ist und wie Agnoli das schreibt und wie er sozusagen diese Personen da vorstellt. Genau, also das sind Leute, die wirklich praktisch tätig wurden, nicht eben agitiert wurden durch irgendwie Schriften oder Theorien, sondern einfach aus der Situation, in der sie waren und aus der Unterdrückung agiert haben. Und die vor allem dann ganz grundlegenden Eigentum in Frage gestellt haben. Also wie gesagt, das waren Ackerknechte, das heißt Leute, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben unter ziemlich elenden Bedingungen. Und man könnte sagen, sie waren sowas wie das erste proletarische Element in der Geschichte, das heißt das erste Mal, dass sich hier Menschen organisiert haben. 1649 haben sich diese Diggers eben aufgemacht und haben Land besetzt, also öffentliches Land, und haben erklärt, dass diese öffentliche Grund und Boden allen gehört. Und dass eben Besitz ein Eigentum Unrecht sei. Es ist zwar von Menschen geschaffenes Recht, Aber weil es eben Unrecht ist, ist es kein natürliches Recht und haben so mit diesem Herrschaftssystem oder diesem System, das damals existiert hat, eine ziemlich klare Kampfansage gemacht. Interessant ist das Beispiel vor allem auch deswegen, weil sich darin so ein erster Kommunismus ausdrückt, natürlich noch nicht unter diesem Namen, aber weil sie eben eine sehr klare ökonomische Kritik auch hatten. Also ich habe schon gesagt, sie haben Eigentum in Frage gestellt. Sie haben aber auch schon das Tauschverhältnis kritisiert, also haben dargestellt, dass durch das gegenseitige Kaufen und Verkaufen der Menschen sich eigentlich erst die Bedingungen für Unterdrückung etablieren. Und sie haben auch schon sowas wie ein erstes Mehrwertsgesetz gehabt, also dass sie dargestellt haben, dass der Besitz und Reichtum Einzelner eben aus der Ausbeutung weniger basiert, aus der Ausbeutung vieler basiert. Das heißt, dass einige zu Reichtum kommen und Besitz haben, funktioniert nur dadurch, dass sie die Arbeitskraft vieler ausbeuten und durch die Leute eben durch den Verkauf ihrer Arbeit erst zu Lohn kommen. Also hier auch ein erstes Mehrwertsgesetz propagiert haben. Und dann, ich hatte ja schon gesagt, es geht immer auch um konkrete Veränderungen oder konkrete Möglichkeiten. Sie haben eben von einer gemeinschaftlichen Kommune gesprochen, hatten die Idee einer freien Ehe. Strafe war nur in ganz, ganz bestimmten Momenten vorgesehen, aber erstmal nicht. Und zum Beispiel sowas wie Gefängnisse wollten sie komplett abschaffen. Und das haben sie eben auch erstmal eben, wie gesagt, auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und genau solche Beispiele gibt es eben relativ viele in dem Buch, die überraschend sind eben für die Zeit, auch schon einige Jahre früher. Hier also ein sehr klares Beispiel für die Subversion in der praktischen Form. Für die damalige Zeit warfen sie eben alle gesellschaftlichen Strukturen über den Haufen und zweifelten jede politische und ökonomische Herrschaft an und warfen ein sehr konkretes Bild einer neuen Gesellschaft. Ich hatte ja schon festgestellt, dass Subversion zerstören will, aber eben um Neues zu schaffen. Und das war eben das, was die Diggers zum Beispiel gemacht haben. Ich hatte aber ja schon gesagt, ich will eben nochmal auf das Problem dahinter eingehen, und zwar auf diese Theorie und Praxis. Was Agnoli erwähnt im Buch, ist, dass sozusagen die Theorie nicht der Praxis vorgelagert ist. Es ist so eine gängige Überzeugung, dass man zuerst theoretisch arbeitet und dann baut man darauf sozusagen eine Praxis auf. Allerdings setzt Praxis einen gedanklichen Prozess und Nachdenken voraus, aber das ist dann doch was anderes als eben theoretisch arbeiten, weil theoretisch arbeiten eben eine Abstraktion des Gegenstandes bedeutet. Das heißt, man schafft allgemeine Begriffe und versucht einen Zusammenhang zum gesellschaftlichen Gesamtsystem herzustellen. Man geht also nicht nur beschreibend analytisch vor und versucht Handlungsanweisungen zu geben, sondern man geht eben auf so eine Totalität der Gesamtgesellschaft ein. Wie sich dieses Theorie- und Praxisproblem vermitteln lässt, würde ich folgendermaßen darstellen. Und zwar, dass kritische Theorie und emanzipierte Praxis immer in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das nur auszuhalten ist, wenn beide sich sozusagen Autonomie gewähren. Das heißt, beide haben ihre Berechtigung und beide müssen sozusagen umgesetzt werden. Aber eben mit einem Bezug aufeinander. Und wenn sie sich eben aufeinander beziehen würden, dann wäre es möglich, dass die Praxis die gesellschaftlichen Widersprüche darstellt, so wie ich das gerade in dem Beispiel gemacht habe, dass man eben ganz praktisch darstellt, wo die Probleme liegen und wie eine andere Gesellschaft möglich wäre. Und kritische Theorie würde dann im Einzelnen die Möglichkeit zur Reflexion bieten. Das heißt, Praxis macht dann die Ungerechtigkeit sichtbar und Theorie hilft dem Einzelnen, das als geschichtlich Entstandenes zu beschreiben oder geschichtlich Gestandenes zu verstehen und vor allem nicht auf sich selber zu beziehen. Das heißt, subversive Theorie schafft erst den Rahmen, wie das gesellschaftliche Gesamtsystem funktioniert. Und zeigt die Punkte auf, an denen Kritik ansetzen müsste. Subversion gibt es also in Theorie und Praxis, denn Theorie und Praxis stehen immer in einem Wechselverhältnis zueinander und erst dadurch, dass sie miteinander vermittelt werden, kann eben Kritik an den Verhältnissen formuliert werden, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit der Überwindung wird sichtbar. Genau. Und damit will ich dann zum letzten Punkt kommen, der Negation des Bestehenden. Und das Spannende an der Negation ist, dass das eigentlich der zentrale Begriff in dem Buch ist. Und eben nicht nur in dem Buch, sondern in der marxistischen Theorie überhaupt. Und das, was ich gerade gesagt, also ausgeführt habe, zur Vorbereitung auf die Revolution hin und der Herrschaft und der Transformation, aber auch der Theorie und Praxis, das sind beides Punkte, die dann sozusagen in diesen Begriff der Negation eigentlich mit eingehen. Und genau, das versuche ich jetzt ein bisschen darzustellen. Ich werde es zuerst ein bisschen theoretisch machen und dann immer praktischer werden und genauer ins Detail gehen und das genauer am Gegenstand auch festmachen. Agnoli beschreibt die Negation erstmal als die Abschaffung der Zwangsverhältnisse. Das ist so eine Grunddefinition erstmal von ihm. Und was ganz klassisch mit der Negation verbunden ist, ist, dass Veränderungen dieser Gesellschaft immer nur auf der Grundlage des Bestehenden passieren können. Das heißt, es geht nicht darum, abstrakt, utopisch sich eine andere Gesellschaft vorzustellen und dann zu überlegen, wie komme ich da eigentlich hin oder was für Veränderungen brauche ich, dass ich zu dieser besseren Gesellschaft komme, sondern es geht darum, zu überlegen, was läuft in dieser Gesellschaft, die wir vorfinden, halt falsch und wie ist die zu kritisieren und wie komme ich zu einer anderen Gesellschaft. Deswegen habe ich gemeint, das, was ich bisher gesagt habe, geht eben in diesen Begriff mit ein. Anders ausgedrückt kann man sagen, dass es eben nicht darum geht, dass wir irgendwie einen neuen Menschen brauchen oder so, sondern dass eben so, wie die Menschen eben heutzutage sind und wie wir die Probleme, die wir haben, eben vorfinden, müssen wir eben Lösungen finden, um da zu einer besseren und einer freien Gesellschaft zu kommen. Allerdings sieht Agnoli in dieser Vorstellung ein Problem, und zwar, das Bestehende und Vorgefundene, auf dessen Basis sich etwas Neues entwickeln müsste, einer positivistischen Logik folgt. Er schreibt dazu, gegen das faktisch Bestehende, gegen die Logik der Ordnung, der ordentlichen Produktionsweise, der ordentlichen im Staat verfassten Gesellschaft, des Ordnungsglaubens und eines ordentlich strukturierten Denkens. Und das ist so ein grundlegendes Problem mit diesem Begriff der Negation, was nicht nur Agnoli sich gestellt hat, sondern auch andere marxistische Theoretiker. Und wofür dann Agnoli plädiert, ist die Negation Destructio. Man kann das vereinfacht sagen, dass es um eine Destruktion geht. Das heißt, dass das Denken, das wir vorfinden, oder die Gesellschaft, die wir vorfinden, eben herrschaftlich verfasst ist. Und diese Herrschaft kann man eben nicht transformieren. Auf Grundlage dieser Herrschaft kann man nichts Besseres machen, sondern die ist eben rein abzuschaffen und deswegen eben die Destruktion dieser Herrschaft. Es geht eben um die Form, in der über die Wirklichkeit verhandelt wird. Wie also überhaupt über die Welt, in der wir leben, geredet und gedacht wird. Dass eben das Bestehende und zu Bejahende hinterfragt wird. Also die Subversion, als das Aufbegehren gegen eine als gut geglaubte Ordnung, dagegen richtet sich nämlich die Negation Destructio, die das Alte nicht bewahrt, sondern rein abschaffen will. Somit entsteht durch die Abschaffung der Form des Denkens, die sich im Positiven hält, die Möglichkeit, Innovatives und Neues zu schaffen, dass das Positive in der Negation nicht wieder zur Geltung kommt. Worum es im Prinzip geht oder im Kern bei diesem Begriff der Destruktion geht, ist das Prinzip der Herrschaft. Es geht nämlich darum, dass eben in einer herrschaftlich verfassten Gesellschaft diese Herrschaft, wie ich gesagt habe, nicht transformiert werden kann, nicht auf ein Besseres verweist. Ich hatte am Anfang gesagt, dass man eben auf Grundlage des Bestehenden die Veränderung bewirken müsste, aber eben nicht in Bezug auf diese Herrschaft, sondern eben hier setzt die Subversion ein. Denn wenn sich in der Negation das Positive erhalten würde, dann geht es Agnoli eben vor allem um die Herrschaft, denn diese nicht zu negieren, sondern rein abzuschaffen. Ich will das noch an einem Beispiel festmachen, und zwar am Beispiel des Staates. Der Staat schafft nämlich nicht nur eine unmittelbare Unterdrückung der Menschen auf struktureller Ebene, sondern schafft durch seine herrschaftlich verfasste Form eben auch ein Verhältnis zwischen den Menschen. Das heißt, dass wir nicht frei und solidarisch sind, sondern Hierarchien untereinander schaffen, hängt eben mit dieser Herrschaft zusammen. Und diese Form ist eben abzuschaffen und ist nicht die Grundlage einer Transformation und verweist nicht auf ein möglich Besseres. Und ich finde es auch ziemlich spannend, was Anjoli hier aufmacht, das nämlich auch ziemlich einzigartig, wie er das eben ausdrückt. Und ich will es nochmal von der anderen Seite versuchen zu erklären. Und zwar kann ich mir ganz gut vorstellen, wie eine andere Form der Produktion aussieht. Ich habe das schon angesprochen, dass sozusagen die Menschen, die produzieren, die Leute, die arbeiten, auch darüber bestimmen, was produziert wird, wie produziert wird und sozusagen die Verfügung über die Produktionsmittel haben. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wie das eben möglich wäre, wie wir das anders gestalten können. Auch auf gesellschaftlicher Ebene kann ich mir ganz gut vorstellen, wie eine Gesellschaft ohne Herrschende funktioniert, ohne Regierung, wie die Menschen gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Ich meine, wir kennen das auch aus einer linken Praxis, wie man zum Beispiel eben im Konsens entscheidet und das gemeinschaftlich macht und nicht von oben herab. Wie aber ein Verhältnis der Menschen zueinander und zu den Dingen in einer anderen Gesellschaft aussehen würde, das kann ich mir nur ziemlich schwer vorstellen. Also wie es aussehen würde, wenn es zwischen den Menschen keine Isolation gibt, wenn es kein Konkurrenzdenken gibt, wenn es keine Verwertungslogik gibt, sondern eben eine wahrhaft freie und solidarische Gesellschaft. Genauso kann ich mir nicht vorstellen, wie der Umgang zu den Dingen anders aussehen würde. Das heißt, klassisch marxistisch gesprochen, wie es wäre, wenn wir die Dinge nicht in einem Tauschwert sehen, sondern tatsächlich in einem Gebrauchswert sehen würden. Das geht momentan aus einer momentanen gesellschaftlichen Situation über meine Vorstellung hinaus. Aber genau das nimmt Anjoli in den Blick und genau darum geht es eben bei dieser Destruktion. Genau, ich werde den letzten Punkt gleich nochmal zusammenfassen, will aber nochmal das komplett Gesagte zusammenfassen und diese drei Punkte nochmal erwähnen. Also genau, es war ein Versuch der Annäherung. Ich hatte angefangen mit der Vorbereitung auf die Revolution hin. Die Vorbereitung der Revolution deswegen, weil es eben darum geht, Herrschaft in Frage zu stellen und Bedingungen einer Transformation zu benennen. Ich hatte dann noch gesagt, dass es für heute deswegen interessant ist, weil dann Joli eben die Frage stellt, wo bin ich emanzipiert? Wo kann ich heute Veränderungen bewirken? Weil es eben um das Experiment geht und Fragen der Organisation und wie eben gemeinschaftlich auch Veränderungen erwirkt werden können. Und wie wir heutzutage sozusagen aktiv werden können und nicht nur reaktiv auf die bestehenden Gegebenheiten. Das zweite war dann die Theorie und Praxis. Und da hatte ich zusammenfassend gesagt, Praxis kann gesellschaftliche Widersprüche sichtbar machen und zeigen, wo man ansetzen muss. Theorie wird im Einzelnen die Möglichkeit zur Reflexion bieten, mit dem Ziel zu verstehen, wie die gesellschaftlichen Mechanismen funktionieren. Also nicht nur Selbstreflexion, sondern tatsächlich Reflexion über die Gesellschaft. Und das Dritte war eben diese Negation des Bestehenden. Und das ist eben das Aufbegehren gegen eine als gut geglaubte Ordnung und würde so eine radikale Kritik der Verhältnisse bedeuten, die durch die Darstellung der gesellschaftlichen Unwahrheit einen Bezug zur Wahrheit herstellen. Also keine Reproduktion der Herrschaft, sondern deren Destruktion. Und insgesamt geht es eben Anjoli um einen Bruch im positivistischen Denken und dass er eben durch Theorie und Praxis würde ein solches Denken möglich werden, durch die negative und destruktive Kritik an Herrschaft formuliert und Möglichkeiten einer Transformation aufgezeigt werden. Damit wäre ich dann auch am Ende von meinem Vortrag und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir jetzt noch in der Diskussion dazu kommen.